Abschnitt 13 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 4. Auf dem Kirchhof, wo der Sand über die Mauer dahinfegte, lag Clara begraben. Es schien, als ob Georg gar nicht daran dachte. Es gehörte nicht in das Reich seiner Gedanken. Sie erhoben sich nur in Bruchstücken aus seiner Vergangenheit. Jeden Sonntag folgte er der Familie zur Kirche und saß still mit gedankenleeren Blick da. Eines Tages stieß er während des Gesangs einen Seufzer aus. Seine Augen leuchteten. Sie waren auf den Altar gerichtet, auf die Stelle, wo er vor mehr als Jahr und Tag neben seiner toten Freundin gekniet hatte. Er nannte ihren Namen, wurde bleich wie ein Tuch und Tränen rollten seine Wangen hinab. Man half ihm aus der Kirche und er sagte, dass er sich wohlfühle, dass es ihm nicht schiene, als ob ihm etwas fehle. Er hatte keine Erinnerung daran, er, der von Gott Geprüfte, der von Gott Verworfene. Und Gott, unser Schöpfer, ist allweise und allgütig. Wer kann es bezweifeln? Unser Herz und unser Verstand bekennen es. Die Bibel bekräftigt es. Seine Güte währet ewiglich. In Spanien, wo zwischen Orangen und Lorbeerhainen die vergoldeten maurischen Kuppeln von warmen Lüften umwogt glänzen, wo Lieder und Kastagnetten erklingen, saß in dem prachtvollen Hause ein kinderloser Greis, der reichste Kaufmann. Durch die Straßen zogen Kinder in Prozessionen und wehenden Fahnen. Wie viel seines Reichtums hätte er nicht dahin gegeben, wenn er seine Kinder noch besäße, seine Tochter oder ihr Kind, welches vielleicht niemals das Licht der Welt erblickt hatte und deshalb auch niemals das Licht der Ewigkeit des Paradieses sehen werde. Armes Kind. Ja, armes Kind. Wirklich ein Kind und doch schon über 30 Jahre. So alt war Georg in Gammelskagen geworden. Der Flugsand hatte sich über die Gräber gelegt, bis an die Kirchenmauer hinauf. Aber die Toten mussten und wollten doch bei den Vorausgegangenen, bei Verwandten und Freunden begraben werden. Kaufmann Brönne und seine Frau ruhten hier bei ihren Kindern unter dem weißen Sande. Es war im Frühjahr, die Zeit der Stürme. Die Dünen rauchten, das Meer schlug hohe Wellen. Die Vögel flogen in großen Scharen, wie Wolken im Sturme, schreiend über die Dünen. Schiffbruch auf Schiffbruch folgte auf den Sandbänken von der Spitze Skagens bis zu den Dünen von Husby. Eines Nachmittags saß Georg allein in der Stube. Dämmerte es in seiner Seele? Ein Gefühl der Unruhe erfasste ihn, das ihn in jüngeren Jahren in die Dünen und auf die Heide hinaustrieb. »Heim, heim«, sagte er. Niemand hörte ihn. Er ging zum Hause hinaus in die Dünen hinein, Sand und kleine Steine wirbelten umher und flogen ihm ins Gesicht. Er ging auf die Kirche zu. Der Sand lag an der Mauer bis halb zu den Fenstern hinauf. Aber um einen Gang frei zu haben, hatte man den Sand beiseite geworfen. Die Kirchentür war nicht geschlossen und leicht zu öffnen. Georg ging hinein. Der Wind fuhr heulend über die Stadt Skagen. Es war ein Orkan, wie sich kein Mensch erinnern konnte, je einen erlebt zu haben. Ein entsetzliches Wetter Gottes. Aber Georg war im Hause des Herrn. Während es draußen dunkle Nacht wurde, wurde es in ihm hell. Es war das Licht der Seele, das nie erlischt. Er fühlte, wie der schwere Stein, der auf seinem Kopfe lag, mit einem Knall zersprang. Er glaubte, den Klang der Orgel zu hören. Aber es war der Sturm und das rollende Meer. Er setzte sich in den Kirchenstuhl und Lichter wurden angezündet, Licht auf Licht, eine unendliche Zahl, wie er es nur in Spanien gesehen hatte. Und die Bilder der alten Ratsherren und Bürgermeister wurden lebendig. Sie traten aus den Wänden hervor, wo sie seit Jahren gestanden hatten, und setzten sich in den Chor. Die Pforten und Türen der Kirche öffneten sich und herein traten alle die Toten in der festlichen Tracht ihrer Zeit. Sie kamen unter einer schönen Musik und setzten sich in die Stühle. Kirchenlieder ertönten gleich dem rollenden Meere, und seine alten Pflegeeltern aus den Husby-Dünen waren hier und der alte Kaufmann Brönne und seine Frau ebenfalls. Und an ihrer Seite, dicht neben Georg, saß ihre sanfte, liebliche Tochter. Sie reichte Georg die Hand. Sie traten vor dem Altar, wo sie früher gekniet hatten. Der Priester legte ihre Hände zusammen und weihte sie für ein Leben in Liebe. Da brausten die Töne der Posaunen, wunderbar wie Knabenstimmen voll Sehnsucht, Lust und Freude. Sie schwollen an zu Orgelgesang, zu einem Orkan voller erhebender Töne, holdselig anzuhören und doch mächtig genug, um die Grabsteine zu sprengen. Und das Schiff, welches im Chor hing, glitt vor den beiden nieder. Es war so groß und prächtig, mit seidenen Segeln und vergoldeten Rahen. Die Anker waren von rotem Golde und jedes Tau war mit Seide umsponnen, wie es in dem alten Liede heißt. Das Brautpaar ging an Bord und die ganze Kirchengemeinde folgte, und es war Platz und Herrlichkeit für alle vorhanden. Und die Wände und das Gewölbe blühten von Flieder und duftenden Linden, sanft säuselten die Zweige und Blätter. Sie neigten sich, gingen auseinander, und das Schiff erhob sich und segelte mit ihnen durch das weite Luftmeer. Jedes kleine Kirchenlicht wurde ein kleiner Stern, und die Winde stimmten den Kirchengesang an, und alle sangen mit. In Liebe zur Herrlichkeit! Kein Leben soll verloren gehen! Glückselig und froh! Halleluja! Das waren seine letzten Worte in dieser Welt. Das Band zerriss, welches die unsterbliche Seele hielt. Ein toter Körper lag nun in der finsteren Kirche, über welche die Stürme sausten und sie mit Flugsand umwirbelten. Der nächste Tag war ein Sonntag. Gemeinde und Pfarrer kamen zum Gottesdienst. Der Weg hierher war beschwerlich, durch den Sandsturm fast unwegsam. Und nun, als sie hier waren, lag ein großer Sandhügel vor der Kirchentür. Der Pfarrer las ein kurzes Gebet, sagte, dass Gott die Tür zu diesem seinem Hause geschlossen hatte, sie müssten nun gehen, um an anderer Stätte ein neues zu erbauen. Dann sangen sie ein Lied und wanderten zu ihren Behausungen zurück. Georg war nicht zu finden, weder in der Stadt Skagen noch in den Dünen, wo sie ihn auch suchten. Die weit auf den Sand rollenden Wellen hätten ihn wohl mit sich gezogen, hieß es. Sein Körper lag in dem größten Sarkophag begraben, in der Kirche selbst. Gott selbst hatte im Sturm Erde auf seinen Sarg geworfen. Die schwere Sandschicht lag und liegt noch heute dort. Die Sandwehen haben die mächtigen Gewölbe bedeckt. Sanddorn und wilde Rosen wachsen über die Kirche hin, über welche der Wanderer nun zu ihrem Turm hinschreitet, der über den Sand hervorragt, wie ein mächtiger Leichenstein, meilenweit sichtbar. Kein König hat ein prächtigeres Grab. Niemand stört die Ruhe des Toten. Niemand wusste, niemand weiß es bis jetzt. Der Wind sang es mir in den Dünen. Ende von Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 4. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.